Erstens, wie sind Sie mit Ihrer Rolle in dieser Angelegenheit zufrieden? Zweitens, haben Sie jemals zuvor an einer Entführung teilgenommen oder davon erfahren? Drittens, warum haben Sie sich dafür entschieden, dem Opfer einen Einwilligungsvorbehalt auferzwingen zu wollen? Viertens, wie sind Sie mit der Tatsache umgegangen, dass das Opfer nicht einwilligen konnte? Fünftens, haben Sie jemals ähnliche Methoden angewendet, um den Willensausdruck eines anderen Menschen zu manipulieren oder zu kontrollieren? Sechstens, wie haben Sie sich dafür entschieden, dieses Verhalten in einem rechtlichen Kontext einzusetzen? Siebtens, glauben Sie, dass Ihr Handeln im besten Interesse des Opfers war? Achtens, haben Sie jemals ähnliche Situationen erlebt oder davon gehört, in denen Einwilligungsvorbehalte missbraucht wurden? Neuntens, wie haben Sie sich dafür entschieden, dieses Verhalten zu wiederholen und möglicherweise weitere Opfer zu belästigen? Zehntens, glauben Sie, dass Ihr Handeln ethisch oder moralisch korrekt war? Elftens, haben Sie jemals ähnliche Situationen erlebt oder davon gehört, in denen Einwilligungsvorbehalte korrekt und rechtmäßig angewendet wurden? Zwölftens, wie haben Sie sich dafür entschieden, Ihr Verhalten weiterhin zu verteidigen und möglicherweise zusätzliche Opfer zu belästigen? Dreizehntens, glauben Sie, dass es eine gute Möglichkeit ist, das Rechtssystem zu manipulieren oder auszunutzen, um Ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen? Viertens, haben Sie jemals ähnliche Situationen erlebt oder davon gehört, in denen Einwilligungsvorbehalte missbraucht wurden und das Opfer schwer beeinträchtigt wurde? Fünfzehntens, wie haben Sie sich dafür entschieden, Ihr Verhalten trotz möglicher Konsequenzen für das Opfer fortzusetzen?